Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen zu plaudern. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende und wir können jetzt mit vereinter Kraft und Spaß und Willen in die neue Woche gehen. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht zu unserer offenen Sendung, in unserer offenen Sendung, ruft ganz einfach an 0800 5678 111. Wir geben kein Thema vor, ihr seid die Themenvorgeber. 0800 5678 111. Elisabeth zum Beispiel hat angerufen, 61 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Elisabeth, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar geht es um Folgendes. Ich nehme dich meistens auf Video auf. Ich habe also gestern die Videokassette vom Mittwoch gesehen. Ja. Und da ging es um das Thema weibliche Ejakulation. Genau. Ja. Und dann war ich doch sehr erstaunt über das Unwissen dieser verschiedenen Damen. Und zwar muss ich dazu sagen... Mein Unwissen auch. Das auch. Das auch. Ich bin vor 5 Jahren das erste Mal von einer Frau verführt worden. Vor 5 Jahren? Ja. Das heißt mit 56? Ja, genau. Ja. Und das war ausgerechnet eine, die das hatte. Die hatte die, wie war das, Graf Harden? Nee. Ja. Wie hieß die Drüse nochmal? Grafenberg-Drüse. Ich kenne das anders. Ja. Das war eine weibliche Ejakulation. Ja. So. Und dann war natürlich das für mich Neuland und ich war auch entsetzt und das war genau, wie die es beschrieben haben. Wie alt war denn deine Freundin? Oder die war 3 Jahre älter. 3 Jahre älter. Das heißt also, im etwas reiferen Alter funktioniert das mit der Drüse auch noch? Ja, scheinbar. Ja. Ne? Offensichtlich. Und zwar ja. ist es bei ihr so, sie ist also seit 40 Jahren bekennende Lesbe. Mhm. Sie kennt sich aber nicht zu dieser Art. Mhm. Da hat sich viel geniert. Wir haben also Gummituch gekauft, wir hatten 5, 6 Badelaken, diverse kleine Handtücher. Es war wie ein Schwimmbad. Es ist ja unglaublich. Ja, es war, ist wirklich unglaublich. Sag doch mal so in Millilitern, wenn man das ungefähr schätzen. Nee. Ein Eimer. Ach, das, also, das glaube ich nicht. Am Schwimmen. Elisabeth, wo kommt das Zeug denn her, ja, Mensch? Ja, jetzt pass auf. Und dann kurz darauf habe ich bei der Lilo Wanders eine Sendung gesehen, da war eine Frau Dr. Verneeden, eine Gynäkologin. Ja. Und die hat in der Sendung gesagt, sie hätte ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Ja. Und es wäre so schwierig gewesen, Damen zu finden, die sich dazu bekennen. Mhm. Und die sprach von einer weiblichen Prostata. Mhm. Also nicht von diesem G-Punkt. Eine weibliche Prostata, noch was ganz Neues. Wo ja, also wo die sitzen soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es aus der Harnröhre kommt, weil ja die Damen nicht wussten, wo das herkommt. Nee, die hat mir gesagt, dass es aus der Scheidenwand irgendwo kommt. Auf keinen Fall. Aus der Harnröhre. Das kommt aus der Harnröhre. Vielleicht ist da doch ein bisschen Pipi bei. Nee, das glaube ich weniger. Nee. Also diese Frauen, die das haben, die sind unwahrscheinlich empfindlich beim U-Punkt. Beim U-Punkt? Ja. Ja. Weißt du, wo der ist? Ich kenne eigentlich nur G-Punkt. Ja, nee. Der U-Punkt ist der Ausgang der Harnröhre. Ja. Ja. Und das geht wie ein Wasserfall am laufenden Meter. Und die kennen auch gar nicht einen richtigen Orgasmus, sondern 1000 kleine. Und das erzeugt dieses Schwimmbad. Also nun weiß ich gar nicht, ob man sich darauf freuen soll oder ob man davor Angst haben soll als Mann. Ja, also... Mich würde es schon irritieren, habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Ganz ehrlich sagen, ich habe das ein paar Wochen mitgemacht. Und sie war aber totale Alkoholikerin, was ich vorher nicht gewusst habe. Und das war der Grund, dass wir uns getrennt haben. Elisabeth, du wusstest das bis zu deinem 56. Alter als Frau, wusstest du das auch nicht? Nein. Als du das da erlebt hast, was hast du da gedacht, was los ist? Ich habe die gefragt, ich sag, was ist das denn? Mhm. Ne? Und das ging am laufenden Meter mit den Orgasmen. Und es hörte gar nicht auf zu... Das hörte überhaupt nicht auf. Und dann nicht so wild, wie man das normal kennt, mhm. ja? Sondern immer zack, zack, zack. Ne? Ja. Und sie hat mich aber nicht darüber aufgeklärt, bei ihr war das peinlich. So. Und dann kam hinterher die Sendung mit der Lilo Wanders und da war dir alles klar, angesprochen. Ja. Also es bleiben uns doch noch einige Fragen offen. Ne? Die Frage bleibt offen, wo ist die weibliche Prostata? Ja, das meinst ne? Wo sammelt sich die Flüssigkeit, wo sammelt die sich? Ja, die kommen also effektiv aus der Harnröhre. Ja. Weil zwei Frauen untereinander verkehren, ganz anders wie hetero. Ne? Also auf jeden Fall hast du deine Erlebnisse auch das diesbezüglich. Das wollte ich dir nur mal sagen. Ne? Aber du kreidest es uns nicht an, dass wir nicht so viel Bescheid wissen darüber. Du wusstest das ja auch nicht bis vor ein paar Jahren. Ja. Nicht, ne? Jetzt sag mir doch noch ganz zum Schluss, du bist 61 Jahre alt, mit 56 Jahren deine erste Erfahrung mit einer Frau. Mhm. Bist du jetzt lesbisch? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen Bi. Also ich habe seitdem keinen Mann mehr gehabt. Aber noch mal eine Frau. Ich habe vorher noch mal einmal eine Frau gehabt. Ja. Und das ist aber leider auch in die Brüche gegangen. Und auf eine sehr unfeine Art und Weise. Wie kam das denn, dass du im Alter von 56 Jahren dann doch noch diesen doch recht unkonventionellen Schritt gewagt hast? Wie kam es dazu, zu der Verbindung mit der Frau? Also ich bin jetzt seit 10 Jahren in Köln und habe nur Pech mit Männern. Ja. Die Männer im Alter von 50, 60, mein 70-Jährigen können wir sowieso vergessen, nur Enttäuschungen. Wobei wir Kölner Männer doch eigentlich ja, toll sind, ne? Ja, vielleicht, ja. Nicht? Aber ich sag mal so, bevor ich mir einen Mann nehme von 60 Jahren, der von der Anatomie einer Frau überhaupt nichts weiß, und ich muss jedes Mal einen Mann aufklären, da habe ich in meinem Alter keinen Bock mehr drauf. Wo man eigentlich vermuten sollte, dass gerade die älteren Männer viel wissen sollten über Frauen, ne? Ja, ich sage mal, die netten Männer, die sind unter der Haube. Ja, das ist das. Das, was rumläuft als Kinder, das sind Alkoholiker und sonst was. Und da hast du dir gedacht, jetzt langt mir das mit den Männern. Jetzt versuche ich das mal mit der Zufall so ergeben. Hat die lesbische Frau dich angebaggert? Wir kannten uns aus dem Club. Ja. Aus dem Damenclub allerdings. Und dann eines Tages hat sie sich verplappert. Und dann bin ich schwach geworden. Hab mich so ein bisschen aufklären lassen. Ne? Und irgendwann mal was dann passiert. Ne? Und wie war das für dich das erste Mal? Abgesehen von der Feuchtigkeit. Ich möchte heute keinen Mann mehr haben. Sag ich dir ganz ehrlich. Ehrlich? Auch wenn jetzt ein junger, knackiger, sagen wir 30-Jähriger daherkommt? Nee. Auch nicht? Also ich meine, das würde ich sowieso nicht machen, das wären 30 Jahre unter. Ja, ne? Ja. Aber ich meine, das und dann die andere Frau, die ich vorher hatte, das sind solche Erlebnisse. Ich sage immer, wenn einer sagt, ich würde das nie tun, die waren alle noch nicht mit einer Frau zusammen. Es gibt keine anderen Zärtlichkeiten wie nur unter Frauen. Elisabeth, ich gratuliere dir, dass du jetzt in der zweiten Lebenshälfte, sag ich mal, dann noch so eine neue, tolle Erfahrung gemacht hast. Ja, aber leider bin ich im Moment solo, also es ist so schwierig. Ich glaube, bei deiner Ausstrahlung, deiner Art, dürfte es nicht so schwierig sein, eine neue Freundin zu finden. Glaube ich, so wie du rüberkommst. Also ich verkehre nicht in der Szene. Nein. Und ich bin kein Mensch, der sich nachts in der U-Bahn rumtreibt. Ist mir klar. Und wenn man annonciert, ich habe einmal annonciert in der Richtung, habe ich 4 Zuschriften gekriegt von Frauen, die neugierig waren, ja, aber den ersten Schritt nicht wagen wollten und also noch nie mit einer Frau zusammen waren. Das war so ein Flop, die Anzeige. Aber du treibst dich schon viel rum, bist viel unter Menschen und außer Haus. Ich bin sehr viel zu Hause. Doch. Ne? Aber es wird sich schon irgendwas ergeben, ich bin sicher. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Ja mal sein. Und du hättest auch gar nichts dagegen, wenn das wieder eine Frau wäre, die auch zum Erguss kommt. Da hätte ich nichts dagegen. Nicht dagegen, nö. Nö. Man muss nur erstmal eine kennenlernen. Das ist ja so, die meisten Hauptsache. In unserem Alter, die outen sich nicht. Ja, ist klar. Ich habe mich ja jetzt auch das erste Mal im Fernsehen geoutet. Nur mit Vornamen ist das ja nicht so schlimm. Aber ganz selbstverständlich finde ich klasse. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte, gern geschehen. Und wünsche dir ganz viel Glück. Ja, und mach weiter so. Tolle Frau. Dankeschön. Ne? Danke, tschüss. So, ihr Lieben, meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Dietmar begrüße ich jetzt ganz herzlich. Dietmar ist 41. Ja, ich grüße dich, Jürgen. Hier ist Dietmar. Dietmar, schönen guten Morgen. Was ist dein guten Thema? Morgen. Ja, erstmal freue ich mich dafür, also über die ein schönes Wochenende hatten. Ich hatte nämlich ein ganz schlechtes. Was ist denn passiert? Ja, Jürgen, das hört sich jetzt ganz dramatisch an und auch unglaublich, aber es ist nur mal die wahre Tatsache. Ich bin am Samstag zu einer Fete eingeladen gewesen und bin morgens auch so in der Zeit so 3:30 nach Hause gekommen. Hab mich schön nach Hause begeben, hab dann noch ein Telefonat geführt. Da wurde bei mir die Tür aufgebrochen und ich wurde von 3 Polizisten total überraschend überwältigt. Ich saß nämlich in Unterhose da und Unterhemd. In deiner Wohnung? In meiner Eigentumswohnung, die ich in Schwerte besitze. Ja. Und wurde in Handschellen gelegt, aber so enge, dass ich jetzt noch die Handschellen spüre, wurde in Unterhose, barfuß, mit meinem Unterhemd bekleidet, in den Polizeiwagen geschmissen. Moment, die kamen da reingestürmt und sagten nichts, sondern haben dich einfach gepackt, oder wie? Die haben mich also theoretisch gepackt, auf die Erde gedrückt, auf die Erde geschmissen, also von meinem Schreibtischstuhl runtergeschubst, mit 3 Mann auf mir gelegen, den Kopf auf den Teppich gedrückt und da, immer wenn ich versucht habe, zu fragen, was liegt gegen mich vor, was habe ich verbrochen, halt's Maul, seine Schnauze und mit wem haben sie telefoniert und habe ich 3 Mal den Namen genannt, für jedes Mal, dass ich den Namen genannt habe, habe ich ein Gewicht gekriegt. Ja, und dann bin ich rausgeführt worden in den Polizeiwagen, wie gesagt. Ja. Wurde auch in der Polizeidienststelle Schwerte untergebracht. Ja. In meiner Unterhose, in meinem Unterhemd. Und eine halbe Stunde später wurde ich nach Unna überführt. Wie? Und in der Polizeidienststelle hat man dir immer noch nicht gesagt, was los ist? Auch nicht. Mir wurde nichts gesagt. Wann hat man dir denn irgendwann dann mal was gesagt? Ja, das ist ja schlimm. Mir haben sie gar nichts gesagt. Selbst da nicht, als ich den Taxifahrer, der Taxifahrer, der mich am anderen Morgen um 11 Uhr da aus der Dienststelle abgeholt hat und mir nach Schwerte gebracht hatte, weil ich ja kein Geld hatte und mein Lebensgefährte gesagt, schicken Sie mal dahin, ich bezahle das Taxigeld, habe ich in Gegenwart des Taxifahrers dreimal gefragt, was wird mir vorgeworfen? Was habe ich verbrochen? Was liegt gegen mich vor? Alle drei Fragen blieben unbeantwortet und mit dem Kommentar wurde ich rausverwiesen, fahren Sie nach Hause, hauen Sie ab, fahren Sie nach Hause. Moment mal, du bist dann in der Nacht noch nach Unna oder am frühen Morgen nach Unna verfrachtet worden. Ich bin nach Unna verfrachtet. Und da hat man auch wieder nichts gesagt? Gar nichts. Und um wie viel Uhr dann am Sonntag? Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr haben sie mich entlassen. Um 11 Uhr? Ja. Sicherlich habe ich nachts Mambule gemacht, ich habe gegen die Tür getreten, geklopft, weil ich unschuldig war. Meines Wissens, und ich bin auch bei vollem Verstand Bewusstsein. Zwar habe ich was getrunken, aber es ist rechtfertigt noch lange nicht, meine Wohnungstür einzutreten hier in Schwerte und mich mit aller Gewalt über die Straße zu schleppen. Ist klar, natürlich. Nur ist Montagnacht, wir haben die Nacht von Montag auf Dienstag und du weißt bis jetzt noch nicht, warum, wieso? Ich habe Rechtsanwalt eingeschaut und ich war heute auch bei der Presse, bei der Rundschau. Ich habe den auch, bei der Ruhrnachricht, Entschuldigung, ich habe den das nochmal verklickert, die wollen für mich Recherchen machen, mein Rechtsanwalt will Recherchen machen. Was sagt denn, wie hat der Rechtsanwalt denn die rechtliche Situation dargestellt? Der sagt, das ist unerklärlich, laut Paragraph 185, meine ich, hätte er gesagt, wäre das mein Eigentum und wenn ich mein Eigentum, wenn ich auf meinen Schreibtisch haue, ist das mein Schreibtisch, es rechtfertigt nicht dieses Vorgehen. Na, es muss ja einen Verdacht vorgelegen haben, ein ganz schwerwiegender Verdacht, vermute ich mal, ne? Ja. Dass die in dir einen Schwerstverbrecher gesehen haben. Ja, so haben sie mich behandelt. Ja, also, das werden sie wahrscheinlich, ich verstehe nicht, ich meine, sowas kann ja vielleicht mal passieren, so ein Irrtum. Ne? Polizisten sind auch Menschen. Aber dass sie es dir da nicht erklären und sich entschuldigen, das verstehe ich wirklich nicht. Vor allen Dingen die Äußerungen, die sie mir gemacht haben, so zwischenzeitlich reingeschmissen haben, als auch keine konkrete Antwort auf meine Frage war, da haben die nur gesagt, ich hätte randaliert. Also Dietmar hat ein übles Wochenende hinter sich. Und ich bitte dich jetzt mal, Dietmar, dass du uns auf dem Laufenden hältst, wie die Sache ausgegangen ist. Ich hoffe mal, dass in den nächsten Tagen da irgendeine Stellungnahme der Polizei vorliegen wird und du rufst uns nochmal an und erzählst es uns hier in der Sendung, okay? Verbleiben wir so? Ja, verbleiben wir. Okay, tschüss, Dietmar. Ja? Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Johanna, 33 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du gehst ganz nah ans Telefon. Bin ich. Ja. Und jetzt unterhalten wir beide uns. Über was? Über meine Beziehung zu meinem Mann, die halt nicht mehr so toll funktioniert. Ja. Ich irgendwo nur meine Kinder zuliebe aufrechterhalte. Wie lange seid ihr zusammen? Verheiratet? Ja, zusammen seit 15 Jahren und verheiratet seit 8 Jahren. Mhm. Und warum funktioniert es nicht mehr so richtig? Weil irgendwie mit meinem Mann kein normales Gespräch irgendwie vorankommt. Also wenn wir uns streiten oder sonst irgendwie nicht verstehen, man kann einfach nicht mit ihm reden. Ihr seid seit 8 Jahren verheiratet, sagst ja. du. Und seit wie vielen Jahren vielleicht sogar existiert jetzt schon diese Spannung, dieses ungute Gefühl deinerseits oder dieser Zustand? Ja, seit 3 Jahren, würde ich mal sagen. Seit 3 Jahren. Ihr könnt nicht richtig miteinander reden? Nein. Heißt das, dass ihr gar nicht mehr miteinander redet, oder wie? Ja, nur das Nötigste, ne? Seit 3 Jahren? Mhm. Seit 3 Jahren redet ihr nur das Nötigste miteinander? Ja. Ist da Aggression auch in der Luft? Ja, Spannung halt, ne? Nur die kommen irgendwo auch nicht zum Ausbruch. Das entlädt sich nie? Nein. Mhm. Schlaft ihr miteinander noch? Wenn es sein muss, ja. Wann muss es denn sein? Tja, wann muss es sein? Irgendwann denke ich halt mal um des Liebensfriedens willen. Das heißt, er fordert das schon ein bisschen ein und dann gibst du nach. Ja. Und lässt es über dich ergehen. Drücken wir es so aus. Ja, genau. Mhm. Aber ohne Lust, ohne Spaß, ohne Leidenschaft. Richtig. Mhm. Seit 3 Jahren. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, woran das liegt? Ja, das schon. Du hast eine Ahnung. Woran denn? Ja, nur weil ich halt mich da schon mal in andere Affären geflüchtet habe. Mhm. Das war der Auslöser für diese Sprachlosigkeit, sag ich immer? Denke ich einfach mal, weil es halt ein guter Freund meines Mannes war. Mhm. Gibt es die Affäre noch? Nein. Die Affäre gibt es nicht. Gibt es eine andere Affäre? Ja. eine ernstzunehmende Affäre für dich? Ja, nur ich denke mal, wenn die Beziehung so aussieht wie bei uns, dann flüchtet man sich da auch in irgendwelche Sachen rein, die von der anderen Seite ja vielleicht nicht so existent sind. Mhm. Liebst du diesen anderen Mann? Falls lieben. Bin vielleicht etwas verliebt. Wie oft siehst du den? Ja, sehen fast täglich. Wie kommt das? Weil es mein Vorgesetzter ist. Du bist berufstätig? Ja. Das verkompliziert die Situation ja nun zusätzlich, ne, wenn es dein Vorgesetzter ist. Ja. Wie oft habt ihr Sex miteinander? Jetzt sag nicht täglich. Nein, so einmal die Woche. Ahnt dein Mann von dieser Beziehung was? Nein. Aber du hast es ihm natürlich auch nicht erzählt. Nein. Auch nicht irgendwie. Nein. Ja, wie hast du dich eigentlich damals aus der Affäre herausgezogen, dass du da was laufen hattest mit dem Freund? Da habe ich gesagt, dass es halt nur eine einmalige Angelegenheit war. Hat er auch irgendetwas nebenher? Nein, das glaube ich nicht. Dann bist du die Schuldige. Jo. Dann bist du ganz eindeutig die Schuldige. Und ich frage mich, warum du diesen Zustand aufrechterhältst. Kommen wir doch nicht mit den Kindern. Ja, es ist aber irgendwas. Aber, also, Johanna, wenn ich das hier immer höre, das sagen mir so oft Frauen oder auch Männer, eher Frauen. Ich mache es wegen der Kinder. Aber was machst du denn wegen der Kinder? Denkst du, das ist eine gute und schöne Atmosphäre, wenn Kinder in so einer Disharmonie aufwachsen? Nein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns täglich streiten oder uns... Ja, aber es ist doch... Hoffen oder sonst irgendwas, ne? Nein, aber es ist doch null harmonisches Familienleben. Das ist richtig. Es ist überhaupt nichts Schönes da. Es ist kein Glück, es wird kein Glück vermittelt. Den Kindern wird durch eure Beziehung überhaupt kein Glück vermittelt. Dann ist es doch eine für die Kinder und für die Erziehung sicherlich viel, viel besser erträglich, wenn die Eltern getrennt sind und die Eltern für sich zufrieden sind und einigermaßen, zumindest im Reinen mit dem Leben, dastehen. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wie man sich entscheidet, wird es wahrscheinlich falsch sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was du im Moment machst, ist völlig falsch. Du verhältst dich sehr mies deinem Mann gegenüber, weil du ihn wieder betrügst. Du verhältst dich den Kindern nicht korrekt gegenüber, weil du in einer Lügenatmosphäre da deine Ehe vollziehst. Und du tust dir letztendlich auch nichts Gutes, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Du bist in einem Haushalt mit einem Menschen, mit dem du gar nicht gern zusammen sein möchtest. Ja, und schluckst tausend Sachen runter. Spielst Sachen vor, die du gar nicht so empfindest, Stichwort Sexualität. Also letztendlich sind alle daran Beteiligten stehen schlecht da. Ja. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, dass du da irgendeine Lösung finden solltest, dass ihr euch trennt und dass die Kinder gut aufwachsen, bei wem auch immer, dass ihr da ein Einvernehmen findet. Warum so viel Lügerei immer in den Ehen? Ihr könnt doch vielleicht ich eigentlich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Johanna, ihr könnt da vielleicht irgendeine Ebene finden, dass ihr freundschaftlich miteinander in Kontakt seid. Vielleicht entspannt das die Atmosphäre völlig. Vielleicht geht das. Schlimmer kann es ja kaum mehr werden, wie es jetzt ist, wie du es mir geschildert hast. Ja, das ist eigentlich richtig. Ja. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ja, sehr vielleicht. Stichwort Tipp, wie man sowas einleitet, wie man es macht und vielleicht kann sie dir auch noch ein paar Kontaktadressen vermitteln. Ja, okay. Ja, leg mal auf und die Annette wird dich gleich anrufen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jana. Tschüss. Nadine, 20 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, morgen. Hallo, Nadine. Hallo, ich habe irgendwie ein ganz komisches Problem. Ein komisches Problem? Ja. Erzähl. Ich hatte vor 2 Jahren mal vor, Nonne zu werden. Nonne? Vor 2 Jahren? Ja, aber ich bin nicht gläubig. Überhaupt nicht. Auch vor 2 Jahren nicht? Nein. Und warum wolltest du Nonne werden? Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, man ist dann beschützt oder so, durch diese Kutte und alles. Beschützt vor was und wem? Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es damit zusammen, ich wurde als Kind einmal sexuell missbraucht von meinem Großvater und mit 14 wurde ich einmal vergewaltigt. Ja, dann kann ich schon verstehen, dass du so denkst und dass solche Vorstellungen dann aufkommen. Das war vor 2 Jahren, da wolltest du Nonne werden. Ja, und dann ab und zu habe ich das dann wieder vergessen. Weil ich dachte irgendwie, naja, ist eine Spinnerei. Hatte dann auch einen Freund, meinen ersten festen Freund. Und dann ist er hinterher fremdgegangen. Dann war Schluss zwischen uns. Und dann ab und zu habe ich dann halt nochmal diese Gedanken, dass ich das gerne machen möchte. Also, dass ich gerne Nonne werden möchte. Und ich habe auch ein Buch mit den ganzen Adressen. Habe einmal auch so ein Wochenende so Probewohnen da gemacht. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich denke, man, also die erzählen da ja einen auch, man muss irgendwie von Gott da berufen sein und sowas. Und ich glaube ja gar nicht an sowas. Also weißt du, Nadine, ich habe schon hohen Respekt vor Leuten, die sich für so einen Weg entscheiden. Mhm. Obwohl es sehr schwierig ist, für mich nachzuvollziehen. Aber ich habe Respekt davor. Aber ich glaube, dass das A und O, die Grundlage für so eine Entscheidung, ist wirklich der Glaube. Ja, das weiß ich ja auch. Mhm. Und ich möchte wenn, auf da, also Entschuldigung, mhm. ich möchte auf jeden Fall, wenn ich sowas machen würde, möchte ich auf jeden Fall in einer Mission arbeiten. Mhm. Also irgendwie Kindern helfen, die keine Eltern mehr haben und so. Weil ich denke, wozu soll ich Kinder kriegen, wenn genug Kinder auf der Welt mhm. sind, die keine Eltern mehr haben? Und also das, ich will eigentlich das, für die da. Eine solche Arbeit könntest du natürlich auch leisten, wenn du keine Nonne wärst, ne? Ja, klar. Das kannst du auch. Aber dann ist man halt unabhängig. Also man, mhm. man hat kein Zuhause, wo man weiß, ja, mhm. mein Freund oder so, der wartet auf mich. Weißt du, was ich glaube, Nadine? Ja. Du hast zwei üble Erfahrungen gemacht, die man sehr ernst nehmen muss, die sicher deiner Seele auch sehr wehgetan haben und deine Seele sehr verletzt haben. Ich glaube, der beste Schritt erstmal für dich wäre, dass du dich richtig mit dir beschäftigst. Das ja, heißt, das dass, du ein, schon jahrelang dass du einen Menschen an dich heranlässt. Ist das so? Ja, ich habe also jetzt, also es ist ganz heftig, mit 14 habe ich die erste Therapie gehabt, stationär. Mhm. Und also ich war 5-mal stationär in Kliniken. Mhm. Und also weil ich auch Suizidversuche unternommen habe. Und jetzt ist es so, ich habe noch eine Essstörung. Mhm. Und bin jetzt in ambulanter Behandlung seit einem halben Jahr. Mhm. Und ich finde auch immer mehr zu mir und ich weiß jetzt auch, was so meine Problematiken sind, mhm. was ich machen kann. Aber selber anwenden kann ich noch nicht. Du sagst ambulante Behandlung. Heißt das, dass du einen festen Ansprechpartner, einen Therapeuten ja. hast? Ja. Dem du vertraust? Ja. Sehr? Es ist eine Frau. Vertraust du dieser Frau sehr? Nein. Aha. Also ich, manchmal ja, dann geht es. Und ich hab so. Weiß diese Frau von dem sexuellen Missbrauch? Ja. Auch von der Vergewaltigung? Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, die glauben mir nicht. Also das ist, ich war damals bei der Polizei mit 14 und die haben mir auch nicht geglaubt. Und obwohl mhm. man halt Sperma und sowas gefunden hat. Und dieser Mensch hat mir damals auch also in die Brust reingebissen. Und das war ja alles eigentlich auch zu sehen. Aber die haben gesagt, das wäre nicht passiert. So. Welche Skepsis hast du denn gegenüber der Therapeutin? Ich habe das Gefühl, also dass sie mir halt nicht glauben oder dass sie denken, ich bin eine Schlampe. Das Gefühl hast du auch gegenüber der Therapeutin? Ja, also ich schäme mich, wenn ich das erzähle. Mhm. Also jetzt schäme ich mich auch. Ich habe auch einen ganz hochroten Kopf jetzt und werde nervös. Aber du brauchst dich überhaupt nicht zu schämen, bei mir schon überhaupt nicht. Ja, ich denke, vielleicht helfe ich da auch anderen Leuten mit, denen das mhm. vielleicht auch passiert ist. Mhm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn du, das ist ja ein unentspanntes Verhältnis zu dieser Therapeutin. Ja. Und ich finde, wenn man sowas Gravierendes erlebt hat, muss man mit jemandem zu tun haben, dem man sich hier richtig hingibt. Ne? Zu dem man völlig volles Vertrauen hat. Wo man die Seele wirklich auf den Tisch legt und sagt, hier so und so ist es, das habe ich erlebt. So geht's mir. Also einen Menschen habe ich. Wer ist das? Meine beste Freundin. Mhm. Und, aber die ist vielleicht auch ein bisschen überfordert, die wird in deinem genau, Alter sein. Genau. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du den Therapeuten oder die Therapeutin wechselst? Ja, aber ich habe schon so oft Therapeuten gewechselt. Egal, wegen ja. ganzen Klinikaufenthalte. Manchmal ist der Weg sehr mühsam und langwierig, mhm. Nadine. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass du dich da so in so etwas hineinflüchten willst, wenn du sagst, du willst Nonne werden. Ja, das weiß ich. Oder mir wäre viel lieber, wenn du ganz im Reinen mit dir selbst wärst. Wenn du eine gute Therapie hinter dir hättest, wenn du auch diese Erlebnisse, sofern man die überhaupt richtig verarbeiten kann, aber annähernd verarbeitet hättest, wenn du dann immer noch sagst, ich möchte sowas werden, dann hat das vielleicht einen anderen Stellenwert. Wobei das ganz Gravierende, was dagegen spricht, ist, dass du nicht gläubig bist, du bist keine Christin. Nein. Und das ist ja nun wirklich der zentrale Inhalt, wenn man Nonne oder wenn man Mönch wird. Ja, man muss ja irgendwie dazu berufen sein. Das weiß genau, ich auch. Und man muss das Leben Gott opfern und vollkommen Gott oder Jesus Christus widmen. Aber das ist immer so schwer. Ich weiß, ich flüchte auch mal vor den Sachen. Und ich habe das halt seit Jahren im Kopf. Und dann denke ich, man fühlt sich so sicher, diese Kutte. Menschen würden Respekt vor mir haben, was sie so vielleicht nicht haben vor mir. die sollen auch irgendwie anders Respekt vor dir kriegen. Und das, den Respekt kannst du nur vermitteln, wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein bekommst. Ja. Und das bekommst du nicht nur, wenn du eine Kutte überziehst. Da musst du schon ein bisschen mehr an dir tun. Aber manchmal weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Jahrelang. Und ist mir klar. Ich das und wenn du schon, bei rum. Ja, wenn du so eine Odyssee hinter dir hast, kann ich verstehen, dass du da auch ein bisschen müde bist im Moment. Mhm. Dennoch glaube ich, dass das der richtige Weg ist, den du weiter beschreiten solltest. Und wenn du kein hundertprozentiges Vertrauen hast, so scheint mir das zu deiner Therapeutin, dass du nochmal drüber nachdenken solltest, noch jemanden anderen zu suchen, dem du dich vollkommen anvertraust. Ja, und ich habe mal an so eine Selbsthilfegruppe gedacht. Zum Beispiel, ja. Versuch alles. Du musst alles ausprobieren. Du kannst es wieder sein lassen nach einer gewissen Zeit und sagen, nein, es ist nicht mein Ding. Aber vielleicht kriegst du da den neuen Impuls. Mhm. Und ich möchte, dass du nochmal mit Annette sprichst, meiner Psychologin jetzt. Ja. Ist das okay? Ja, ist okay. Dann leg mal auf und die Annette wird dich anrufen. Okay, tschüss, danke. Nadine. Tschüss. 1:30 Uhr, fast Sekunden genau. Naja, 11 Sekunden. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Immer die Sekunde genau hinkriegen. 1:31 und 12 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr mit mir reden wollt, dann ruft ganz einfach an 0800 5678 111. Und was halten wir denn hiervon? Das las ich am Wochenende in der Zeitung. Es geht um Schwule in Führungspositionen in der Bundeswehr. Und zurzeit gibt es einen Streit, weil ein 29-jähriger Oberleutnant und Ausbildungsoffizier wegen seines offen schwulen Auftretens zwangsversetzt wurde in eine Schreibstube. Sowas gibt es noch in Deutschland. Dazu sagt unser Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping laut Welt am Sonntag, ich lese euch das mal vor, bei Soldaten in Führungspositionen ist im Rahmen einer sorgfältigen Einzelfallprüfung stets die Eignung zum Vorgesetzten zu prüfen. Hat er recht. Homosexualität begründet aber erhebliche Zweifel an der Eignung und schließt eine Verwendung in solchen Funktionen aus, die an Führung, Erziehung und Ausbildung von Soldaten gebunden ist. Lieber Herr Scharping, wir haben 1999 und Sie sind Mitglied der SPD. Und beides sollte meiner Auffassung nach eine solche antiquierte Meinung völlig ausschließen. Das zu dem Thema. Hans Björn ist dran. Hans Björn ist 50 Jahre alt. Tja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Domian, erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Ich schaue mir dich nun wieder an. Vielen Dank. Mal öfter. Man kommt schlecht durch. Mhm. Aber ich muss mit aller Deutlichkeit sagen, du hast sehr vielen Menschen schon geholfen. Ich hoffe das sehr und wenn es so ist, freue ich mich riesig darüber. Tja, ich bin ein ganz lustiger Vogel. Du bist ein was? Ein ganz lustiger Vogel. Ein lustiger Vogel, aha. Ja. Und, inwiefern? Es gibt Mitmenschen unter mir, aus meinem Lebenskreis, entweder wollen sie mich in den Irrenanstalt bringen oder im Knast. Mhm. Warum? So. Es gibt manchmal Restbestände aus dem Leben, aus den Gefühlen heraus. Ich bin seit sechs Jahren geschieden. Mhm. Kein Kontakt mehr zur Ehefrau, zu der Geschiedenen. Mhm. Aber noch aus dem Umfeld des ehemaligen Freundeskreises. Und jetzt ist mir Folgendes passiert. Man setzt eine gute Bekannte aus meinem Lebenskreis, von den Freundin meiner Frau auf mich an. Ich lebe in einer neuen Beziehung seit 3 Jahren. Ich habe eine ganz fantastische Lebensgefährtin mit einem adäquaten Beruf, arbeite hier bei der Stadt Recklinghausen. Möchte ich die Stadt sagen? Ist egal, du hast es gesagt. Ja, gut. So, und da ich so sehr humoristisch bin, es gibt manchmal Momente, wo meine Mitmenschen einen Spaß mit einem Ernst nicht unterscheiden können oder auch nicht möchten. Und eine Bekannte aus dem ehemaligen Bekanntenkreis meiner Ehe, eine Freundin davon, die kam, die war im letzten Jahr mal da, dann war sie ein Jahr nicht da und jetzt kam sie wieder. Und vor 3 Wochen war es ganz lustig. Und meine Lebensgefährtin, eine Frau, die ist ja sensibel, ne? So, und die hat auch gemerkt, dass diese Frau wohl so ein bisschen scharf auf mich ist. Also diese Freundin von deiner Ex-Frau, die... Nein, das ist nicht die Freundin meiner Ex-Frau, sondern aus einem großen Bekanntenkreis. Okay, aus dem Bekanntenkreis deiner Ex-Frau. Ja. Wir fassen nochmal zusammen, du bist seit 6 Jahren geschieden. Ja. Und aus diesem Umfeld deiner Ex-Frau taucht jetzt eine Frau auf. Und die hat irgendwas getan. Ja. Wo taucht die denn bei dir auf? Zu Hause, oder wie? Ja, natürlich. Wir haben sie kennengelernt. Und dann war die auch im letzten Jahr mal da, dann war sie jetzt ein Jahr nicht da und jetzt kam sie wieder vor ein paar Monaten. Und deine jetzige Lebensgefährtin denkt, dass die Frau auf dich scharf ist? Das ist offensichtlich, man hat es gemerkt. Ja. Das spüre ich so als Idiot. Ja. Als alter Mann, als Lustig. Ja. Was ist denn konkret Lustiges passiert da? Ganz lustig. Ja, vor 3 Wochen waren wir bei ihr gewesen, dann waren wir noch, ist sie mit zu uns gegangen. Meine Lebensgefährtin musste zum Dienst. Ich hatte mich mit der Bekannten, mit der lieben Anna unterhalten. Und, und ich dann hoch die Tassen schon ein paar Bierchen, warte, bis meine Lebensgefährtin kam. Und dann ging das so die ganze Nacht. Und dann habe ich dann zu der Frau gesagt, ich dachte, Anna, ich mag keine Frau mit langen Haare. Ich stehe nur auf Frauen, die kurze Haare haben. Also, und ich muss dir sagen, Domian, ich hatte schon, sag ich mal, ich stand schon bei der 10. Kanne Bier, ne? Es war schon späte Nacht? Ja, natürlich, in den Morgenstunden. Darf ich es raten? Bitte, ja. Darf ich raten? Bitte. Anna hat sich in der Nacht noch die Haare abgeschnitten. Ja, natürlich. Ehrlich? Sie keulte sich, ich habe auf dem Sofa gelegen, ich war hackedune dich. Ja. Ich animiere dann auch noch ein bisschen Musik dabei. Und ich bin ein lustiger Vogel. Ich habe auch kein Problem, mal ein Stück zusammen auf dem Kölner Marktplatz zu machen, auf dem Kölner Dom. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kein Problem. Hör, jetzt habe ich nicht verstanden, wo deine Lebensgefährtin in dem Moment war. Die war dabei. Die war dabei, als Anna sich ihre Haare abgeschnitten hat? Ja, natürlich. Wie endet die ganze Sache denn? Als Gruppensexorgie oder was? Nein. Das nicht. Da geht die Fantasie meiner lieben Mitmenschen durch. Nicht? Ja. Zwischen Männern und Weibern. Ja. Ob jetzt hier noch eine Runde gedreht wurde, ne? Wurde ja nicht, ne? Wurde nicht. Ich konnte ja nicht mehr. War denn das? Alkohol gehalten. War denn das jetzt das lustige Ereignis, dass Anna sich die Haare abgeschnitten hat? Nein, die Uli sagt ja auch, Uli sitzt ja neben mir und hört dieses ganze Gespräch über der Gegensprechanlage mit. Ja, hallo Uli. Ja, das kann sich keiner reinziehen. Ich glaube, ich werde gleich eingeliefert in eine Heilanstalt. Also, wir haben eine lustige Geschichte gehört. Anna hat... Weiter. Wir müssen das nur ein bisschen komprimiert erzählen. Komprimiert. Ja, bitte. So. Und sie schneidet sich auch wirklich lustig die Haare ab. Und sie geht dann auch, haut dann auch ab. Und morgens stehen dann auf einmal 2 Polizeibeamte bei mir vorm Bett. Ich dachte, wie kommt ihr denn hier rein? Nur einen Polizisten, den kannte ich auch so privat. Ja, sagt er, mit einem Hausschlüssel. Da hatte sie den Hausschlüssel mitgenommen und hat mich jetzt angezeigt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Ach du lieber. Ja, Onkel, ich muss morgen mit meiner Lebensgefährtin zur Polizei. Meine Lebensgefährtin, wie viele Vorstrafen hast du? Nee, keine, geht ja nicht. Als Beamtin darfst du keine. Also morgen zur Polizei und ihr müsst alles klarstellen. Wir müssen alles klarstellen. Jetzt hoffe ich, dass er gut aus der Affäre rauskommt und dass die Sache einschläft und versickert. Ja. Ne? Hoffen wir alle jetzt. Ja. Ist ja ein kleiner Spaß gewesen und dass Anna so drauf ist, konnten wir alle gar nicht für möglich halten. Sie schämt sich wahrscheinlich. Sie hat erst sich mal an Mut angetrunken. Wahrscheinlich, ja. Mit einem leckeren Wein. Hat sich motiviert. sterilisieren lassen, um sich die Härchen zu schneiden selber. Hans-Björn, wann ist denn morgen die der Termin bei der Polizei? Wann musst du, Uli? Um 9 und bei dir um 11. Um 9 und um 11. War das die Polizei? Wir werden alle um 9 und um 11 an euch denken. Und wir melden uns. Wir rufen ja, lachen wir mal. Alles klar. Tschüss zusammen. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja. Eine gar witzige Geschichte haben wir da gehört von Anna. Matthias, 23 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Hallo Matthias. 23, nicht überhaupt. Was habe ich gesagt? 20, glaube ich. 23. Matthias, über was reden wir? Ja, es geht bei mir darum, dass ich Aktfotos mache. Du machst Aktfotos? Ja. Und jetzt demnächst auch eventuell eine Videoproduktion, also Spuren-Videoproduktion. Mein Freund weiß davon nichts. Wie bist du, meins nach dem anderen, wie bist du zu den Aktfotos gekommen? Über eine Anzeige in der Zeitung. Und für wen machst du diese Aktfotos? Für Zeitungen und auch so, ja, teilweise fürs Internet und so, so kommt ganz drauf an. Also für Schulenzeitungen? Ja, hauptsächlich, also Schulen. Ja, unter Umständen normal, also beim Heteroszeitungen sind aber überwiegend halt Schulenzeitungen. Sind das Porno-Fotos oder keine harmlose Aktfotos? Ja, so überwiegend harmlose Aktfotos, weil Porno-Fotos dürfen ja nicht veröffentlicht werden in Deutschland. Ist mir klar, es hätte ja sein können, dass das auch für Porno-Magazine. Dass du es auch für Porno-Magazine. Nee, also ich meine, ich mache zwar auch Fotos, wo halt mehr ist als nur Aktfotografie. Wenn er dann als Wettin veröffentlicht, versucht die gar nicht auch. Also. War dir das eigentlich, ist das leicht von der Hand gegangen am Anfang, zuerst, beim ersten Mal sich da so nackt zu postieren? Postieren wollte ich sagen. Das war verdammt schwer, weil das erste Mal war draußen im Freien noch und das war auch schon extrem heftig, aber es hat Spaß gemacht irgendwo und es macht mir auch Spaß. Wie viel Knete kommt da über den Tisch für eine Fotosession? Gar nichts. Was? So gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts? Also ich kriege 30% von dem, was der Fotograf kriegt. Der Fotograf kriegt um die 100 bis 200 Mark. Also davon kriegst du mal 30%. Das ist ja nix. Also nehmen wir mal an, wie lange brauchst du für einen so eine Fotosession? Wie viele Stunden dauert das? Die letzte hat 6 Stunden gedauert. Diese? Die 6 Stunden hat letzte. 6 Stunden? Das ist ja nicht nur an einem Ort, es ist ja an mehreren Orten. So, und dann kriegst du 30 Mark für? Bist du wahnsinnig? Warum machst du das? Ein bisschen auch Spaß. Also weil es mir halt irgendwo Spaß macht. Ja, aber das war schon ein bisschen sehr seltsam. Errungener Spaß, ne? Das ist ja schon. Bist du sehr exhibitionistisch? Ja, also ich würde sagen, ich meine, ich kenne den Fotografen, das ist mir halt persönlich und ich mache es halt nur bei ihm, also weil ich kein Problem damit. Also, ich könnte mich jetzt nicht so auf die Straße stellen und mich einfach nackt auf der Straße zeigen. Nee, absolut. Klar, gut, das ist ja nun vielleicht noch ein ganz anderes Kaliber. Jetzt willst du auch in eine Videoproduktion. Ja. Was heißt das genau? Eine Pornoproduktion? Ja, softmäßig, also ist nicht so hardcore, sondern halt Softporno. Und da weiß mein Freund halt absolut nichts von. Von den Aktfotos weiß er aber? Von den ganz normalen Fotos weiß er. Also von mehr weiß er aber auch nichts. Also er weiß halt nur von den ganz normalen Dingen. Ist das eine professionelle Porno-Produktionsfirma, die dich da angesprochen hat? Also so viel, ich weiß ja. Ich habe jetzt ein bisschen eine Kollegin noch eingezogen, die sind halt angeblich professionell. Also. Haben die dich angesprochen? Weil die hat Fotos von mir gesehen, die nicht Freund sind und da nicht halt mehr drauf angesprochen. Was heißt denn Soft-Porno im schwulen Bereich? Kenne ich nicht. Entweder geht's zur Sache oder es geht nicht zur Sache. Ja, es geht scheinbar zur Sache. Es ist halt so, dass man weder einen schlaffen, also weder einen schlaffen Schwanz sehen darf, das ist mal radikal gesagt. Und man darf halt auch nicht sehen, wie halt richtig gefilmt ist, sondern es wird halt nur alles angedeutet und so. Also du musst nicht vor der Kamera einen wirklichen Geschlechtsakt vollziehen. Das musst du nicht. Ja, es ist halt alles nur angedeutet. Das ist halt im Prinzip relativ harmlos. Kriegst du da auch nur 30 Mark für? Nee, also da gibt es schon mehr, da gibt es ja die Anreise für, weil es wird meistens ins Ort angedreht und Unterkunft und ja, kommt drauf an, zwischen 300 Mark und 500 Mark pro Tag. Ja, ist das schon so richtig eingetütet oder musst du da auch erstmal so ein Casting, so Probeaufnahmen machen, wie geht das da? Also die haben die Fotos gereicht von mir. Also ich habe die haben die gereicht. Die würden nicht also einkaufen für eine Produktion? Ja. Ja, jetzt ist das Problem dein Freund. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Ein Jahr jetzt. Ein Jahr. Entschuldigung, ich bin fast nervös. Matthias, da wird jetzt überhaupt nicht groß diskutiert. Natürlich musst du das mit deinem Freund absprechen. Ja, ich meine, ich hab's ja schon versucht, aber es hat dann immer das ist ein Chaos. Also. Wenn er das nicht will, dann lass es sein, Mensch. Ja, ich meine, das Geld macht auch ein Ja, also komm, du hast, also bei den Aktfotos zieht das mit dem Geld schon mal überhaupt nicht, weil du da gar keine große Knete bekommst. Ich meine, jetzt zieht das jetzt mit dem Foto, mit dem Film ein bisschen. Also. Ist mir klar. Was machst du ansonsten vom Beruf? Also ich bin momentan arbeitslos und ich mache halt Schule nach. Also. Was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne mal machen? Sozialarbeit. Sozialarbeit. Was für eine Schule nach? Abi nach oder was? Ja, Fachabitur. Fachabitur. Also natürlich kann jeder verstehen, dass du Knete machen willst. Und wenn du das für dich auf die Reihe kriegen würdest, so etwas zu machen, finde ich es auch in Ordnung. Verurteile ich überhaupt nicht. Ich meine, für mich ist das ja kein Problem. Also ich habe ja kein Problem, das hat nicht mein Freund reagiert. Dann versuche das mit deinem Freund zu klären. Ich meine, es ist ja immer noch ein Unterschied, das, was du da vorhast zu machen, zu einer Hardcore-Pornoproduktion. Es passiert ja in dem Sinne gar nicht richtig was. Es ist ja nur ja, Show ist das letztendlich, ja. Stimmt. Ne? Also, wenn du es ihm so vermitteln kannst, dass da nichts passiert und dass es ja einfach ein bisschen Spaß macht und letztendlich auch gut Kohle rüberkommt, ist es ja gut. Wenn er aber da so richtig Schwierigkeiten mit hat, würde ich mehr Wert auf die Meinung meines Freundes legen und auf dessen Gefühle, die du ja verletzen würdest dann, als auf diese 200, 300 Mark oder 400 Mark oder was dabei rumkommt. Ist leicht gesagt jetzt, weiß ich, du brauchst die Kohle. Aber die Kohle kannst du dir auch irgendwie anders verdienen. Vielleicht nicht so einfach, aber die kannst du dir auch anders verdienen. Okay, ist natürlich klar. Ist das denn für dich eine sehr wichtige Beziehung? Ist es eine große Liebe für dich? Absolut. Also ich meine, wenn jetzt keine Möglichkeit wäre, würde ich das sofort tun. Also, willst du tun? Also ich finde einfach... Matthias, der Wille des Freundes ist das Wichtigste. Das ist die Priorität. Du kannst deinen Freund... Das stimmt ja auch. Aber ich meine, dann guckst du ja selber die Filme an. Da finde ich die Filme ja selber auch okay. Aber ja, der redet erstmal richtig ausführlich drüber. Mhm. Und wenn er dann immer noch dieser Meinung ist, dann musst du dich ihm beugen. Ich würde es machen. Mhm. Weil man darf seinen Freund nicht verletzen. Das ist das oberste Prinzip. Und wenn du ihn damit verletzt, dann lässt es halt sein. Basta. Das stimmt natürlich. Aber redet erstmal. Mhm. Okay? Okay. Tschüss, Matthias. Tschüss. Tschüss. Saba, was für ein schöner Name. Saba, 23. Ja. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Und zwar, habe ich ein kleines Problem. Ich fange jetzt erst an, so eigentlich drüber richtig nachzudenken, was mit meinem verstorbenen Kind passiert ist. Mhm. Wann ist dein Kind verstorben? Also, das ist während der Schwangerschaft verstorben. Also, ich war mit Zwillingen schwanger. Und das andere ist während der Schwangerschaft gestorben. Mhm. Und das andere war dann noch halt noch mit drin. Und ich musste dann halt nach 2 Monate dann mit dem lebenden Kind und mit dem verstorbenen Kind dann noch im Krankenhaus bleiben, bis das andere dann im 7. Monat dann geboren wurde. Das verstorbene Kind war 2 Monate in deinem Leib? Knapp 2 Monate, ja. So etwas geht? Ja, das geht also durch die ganzen Medikamente, die ich mir dann geben musste und im Krankenhaus dann auch liegen musste. Und besteht da nicht höchste Vergiftungsgefahr? Ja, doch, deswegen musste ich ja dann auch die ganze Zeit von Februar dann bis zur Geburt des Kindes im April dann im Krankenhaus bleiben. Habe ich noch nie gehört, sowas. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da liegt in einem Krankenbett und hat ein totes Kind, trägt ein totes Kind in sich und ein lebendiges? Ja, man kommt sich eigentlich vor wie ein lebendiger Sarg irgendwie. Also man ist auch die ganze Zeit in Sorge, was mit dem anderen Kind passiert. Genau. Ist. Mhm. Und, ja. Gab es da auch so Momente des Ekels vor dir selbst, dass du dachtest, ich habe eine Leiche in mir? Nee, diesen Gedanken habe ich eigentlich verdrängt. Das war eigentlich jetzt mehr so, ich habe die Schuld jedem zugewiesen. Also ich habe nur nicht mir selber irgendwie, ja. Also ich habe, weil ich nicht geraucht habe und ich habe komplett aufgehört zu rauchen in der Schwangerschaft. Und kann man ja sagen, warum das eine Kind gestorben ist? Nein, das ist ja das Problem, was ich jetzt habe. Also ich fange jetzt erst an, drüber nachzudenken, was ist denn da eigentlich passiert? Ich habe nach der Entbindung dann, also nach dem Kaiserschnitt, dadurch, dass es auch alleine dann war. Wann genau war die Entbindung? Der Kaiserschnitt? Letztes Jahr im 8., also 98, April 98. April 98, mhm. Ja. Wusste ich dann, habe ich mich auch gar nicht getraut, was dann eigentlich so passiert ist jetzt mit dem anderen Kind, ja. Die Ärzte sagten halt, ja, sowas kommt vor, aber ich habe dann auch gleich vom Thema abgelenkt. Und hast du das tote Kind gesehen auch? Nein, gar nicht. Also ich weiß nicht, was mit dem Kind passiert ist und jetzt, wo das Kind, wo das andere jetzt, also mein Sohn jetzt, immer aktiver wird und so und ich jetzt auch immer mehr Zwillinge sehe, kommt das dann halt in mir hoch, was ist eigentlich mit dem anderen passiert? Ist denn dein Sohn, ist der ganz gesund? Ja, der kam ganz gesund zu weit, der kam halt nur zu früh. Er kam 2 Monate zu früh und kam... Das ist ja ein ganz sonderbares Verfahren, ich muss das nochmal so sagen. Wenn das Kind nicht zu früh gekommen... Du hast gesagt, das war ein Kaiserschnitt. Ja. Mhm. Hätte sein können, dass du noch länger mit dem toten Kind hättest liegen müssen? Ja, es hätte sein können, ja. Mhm. Jetzt ist es ein gutes Jahr her. Ja. Über ein Jahr. Und jetzt in der letzten Zeit kommen dir erst so die Gedanken, was war mit meinem anderen Kind, was ist da geschehen? Ja, so richtig jetzt erst. Also ich habe schon letztes Jahr auch drüber nachgedacht, aber immer wieder verdrängt. Also ich habe es richtig gut verdrängen können. Und jetzt, wo der halt immer aktiver wird und spielt und so und ich auch immer wieder andere Zwillinge sehe, ja, kommt halt die Frage in mir hoch, wo ist es gelandet? Ja, also ist es im Klinikmüll gelandet oder wurde es für Studenten gebraucht oder sonst irgendwas? Ja. Und das hat man dir nicht gesagt? Nein, die haben mir nicht gesagt, was die mit dem Kind gemacht haben. Unglaublich. Hast du damals, gibt es einen Vater, mit dem du Kontakt hast? Nein. Nein. Also du warst allein verantwortlich dann für alles und warst wahrscheinlich damals auch so durch den Wind und so beansprucht, dass du da gar nicht so drauf pochen konntest, was nun da mit dem Kind ist. Und, ja, genau. Man hat es von sich aus dir auch nicht gesagt, was man mit dem Kind tut. Nein, haben die. Das ist unglaublich. Finde ich unglaublich. Das ist doch die Pflicht der Ärzte und der Schwestern, die Mutter anzusprechen und zu sagen, so und so, wie möchten sie das haben? Es hätte ja auch sein können, dass du auf eine Bestattung hättest Wert gelegt. Ja, aber gar nicht. Also verstehe ich dich recht, dass da so zwei verschiedene Sachen sich in dir jetzt bemerkbar machen. Einmal, wo ist mein Kind geblieben? Ja. Und auch eine andere Sache noch, trage ich Schuld, dass es gestorben ist? Ja. Denkst du so auch? In gewisser Weise schon, ja. Also ich denke mir halt, was habe ich denn falsch gemacht? Ja? Also ich habe echt versucht, alles Mögliche gut zu machen, ja. Aber was meinst du, wie viele Frauen diese Gedanken haben und deren Kinder auch, die auf die Fehlgeburten haben oder deren Kinder bei der Geburt sterben, die nichts falsch gemacht haben? Wo es einfach Schicksal ist, wo es die Natur so bestimmt. Ich glaube nicht, dass du... Hast du dich denn einigermaßen normal während der Schwangerschaft, du hast gerade gesagt, von Rauchen, Trinken, hast du dich einigermaßen normal verhalten in der Schwangerschaft? Ja, also ich hab nicht geraucht, nicht getrunken, ich habe ganz normal gearbeitet auch, also ich habe mich gar nicht so überfordert oder so, ja. Dann brauchst du dir da keinerlei Vorwürfe zu machen oder dir gar ein schlechtes Gewissen einzureden oder zu... Das ist der Lauf des Lebens, dass so etwas halt passiert. Ja, damit habe ich mich ja jetzt auch mittlerweile abgefunden. Und du hast das Glück. Du hast ein gesundes Kind. Guck mal, versetz dich mal in die Situation von Frauen, die mit einem Kind schwanger sind. Und dieses Kind dann stirbt. Und es ist nichts da. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Also ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ja? Also es ist schlimm, ein Kind zu verlieren, ja. Aber dann nicht zu wissen, was mit dem Kind, ich weiß nicht. Das ist sehr schlimm. Aber es ist ein ungeheures Glück und ein Trost, dass du deinen gesunden Jungen hast. Das darfst du nicht aus den Augen verlieren. Bei allem Verständnis dafür, wo ist mein Kind geblieben? Was hat man damit gemacht? Ich würde vielleicht an der Stelle jetzt mal noch Nachforschungen anstellen und mich mit der Klinik dann mal in Verbindung setzen. Damit sie dir zumindest mal sagen, was sie getan haben. Vielleicht ist das auch eine Beruhigung für dich, wenn sie dir die Wahrheit sagen. Aber ich würde mal dahin gehen, wenn mich diese Frage so sehr brennend interessieren würde. Ja, ich weiß nicht, ob die da mir überhaupt noch so Auskunft geben. Also. Versuchen. Wenn es dich wirklich so interessiert und wenn du... Oder vielleicht ist es auch gut, dass du es gar nicht genau weißt. Wer weiß, was sie gemacht haben und dann ist es noch schmerzhafter für dich. Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst? Ja, aber ich weiß nicht, das Thema mittlerweile dann auch mal wieder so hochzubringen. Ich weiß, man kann nicht mehr drüber reden. Ja. Also, das ist so mitleidserregend und so wahrscheinlich. Sie wissen dann selber keine Antwort mehr. Aber denk doch mal darüber nach. Ernsthaft dich nochmal mit dieser Klinik in Verbindung zu setzen. Wenn dich diese Frage so sehr beschäftigt, vielleicht ist die Auskunft hart, die man dir geben wird. Aber vielleicht hilft dir das, ein wenig Frieden damit zu finden. Nämlich allein die Tatsache, dass du weißt, was geschehen ist mit dem Kind. Vielleicht. Ich will es dir nicht einreden, aber du kannst ja mal darüber nachdenken. Ja, aber es ist so, ich bin richtig zwillingsgestört jetzt. Also ich kann echt keine Zwillinge mehr sehen. Das ist Wahnsinn, ja. Also wenn ich Zwillinge sehe, da kommt gleich alles irgendwie hoch und denkt mir so, wie wäre das jetzt bei mir, ja? Also mit zwei Kindern und wie würde der andere aussehen und was wird er machen? Aber die Gedanken, was wäre, wenn, sind immer schlechte Gedanken. die ziehen einen nur runter oder werfen einen zurück. Sieh in das Jetzt und schau nach vorne. Und du hast einen gesunden Jungen. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Schenke ihm alle Liebe. Und freue dich darüber, dass man ihn dir geschenkt hat. Ja, darüber bin ich auch froh, dass er so gesund ist. Also ja, es ist ein Wunder, dass er das versuche das Schicksal dann auch so anzunehmen, wie es passiert ist, so traurig und grauenhaft es auch war. Aber pass auf, dass die Gegenwart nicht leidet oder dass gar die Liebe Schaden nimmt an deinem anderen, jetzt so gesunden Sohn. Nee, das denke ich weniger. Es ist halt nur dieses gerne wissen, was damit passiert ist. Und ich hätte halt auch keinen Grad, also dass ich dann auch dahin gehen könnte. Und ich würde wissen, was wo es ist, also wo es liegt. Ja. Ich weiß ja gar nichts. Also, hab es in deinem Herzen, hab es in deiner Erinnerung. Es ist viel mehr wert als ein Grab. Und da ist es. Ja. Und sieh es immer in den Augen deines jetzigen Sohnes. Da ist es auch. Ja. Sag aber von Herzen alles Gute und freu dich an deinem kleinen Sohn. Ja, danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Franz und Franz ist 52. Ja, hallo Domian. Ja, Franz. Ich bin aus Bayern. Ich beglücke dich zu deiner Sendung. Danke. Und möchte was zu dem Thema sagen, Orgasmus der Frau. Ja. Und zwar der große, feuchte Erguss. Da bist du der Fachmann, höre ich schon. Ja, ja. Ich finde, das ist echt super. Ja. Ich würde sagen, es gibt wenig Männer, die so stolz sein können wie ich. Du hast also eine solche Frau, die das kann oder tut? Ja, sie hat das vorher noch nie erlebt. Was? Sie hat das vorher noch nie erlebt. Ja. Und die Stimulation ist nicht nur mit dem Penis, man kann es auch mit der Zunge. Mhm. Oder auch, wie gesagt, ich spreche mit den Geschlechtsteilen. Du sprichst mit dem Geschlechtsteil? Ja. Weil ich sag, zum Beispiel, ich sag zu mir, weil sie heißt Ursula, und dann sag ich, das ist Bärin, ne? Bärin? Bärchen? Stachelbärchen, weil die Haare so raus sind. Also Stachelbärchen ist der Spitzname für die Vagina deiner Frau. Genau. Dann sitzt du vor dem Stachelbärchen. Jawohl. Und was sagst du dem Stachelbärchen? Und frag, wo es dem Stachelbärchen geht. Und dass es Stachelbeerwein gibt. und dann warte ich ein bisschen. Und wenn ich dann genau reinschaue, dann kannst du mir passieren, dass ich einen Schuss ins Gesicht kriege. Und dem Stachelbärchen gefällt dieser Ausspruch so gut. So gut. Dass er sofort loslegt. Er legt sofort los. Das ist ja doll. Wie also, für diese Stachelbärchen beneiden dich bestimmt sehr viele Männer. Oh ja, und ich würde nicht anrufen, wenn ich letzte Woche mal kurz gelauscht hatte. Ja. Hab mich mit meiner Freundin kurz geschlossen und gesagt, ich kann ruhig mal drüber reden. Ja. Weil ich hab gesagt, da sprechen nur die Frauen über das Thema. Jetzt soll auch mal ein Mann da. Es gibt nichts Schöneres. Du bist, was hab ich gesagt, 52, ne? 52. Und hast das auch jetzt zum ersten Mal erst erlebt? Das soll seit 11 Jahren schon. Mit dieser Frau zum ersten Mal. Mit dieser Frau. Also mich fasziniert ja wirklich, dass das Stachelbärchen anspringt, nur indem du es ansprichst. Ja, es geht. Und nach 11 Jahren noch? Nach 11 Jahren. Nach 11 Jahren ist das Bärchen noch so sensibel. Ja. Das ist eine tolle Sache. Und es gibt nicht schön wie ein kombinierter Orgasmus. Ja. Wenn beide zur selben Zeit loslegen, das ist der absolute Wahnsinn. Wem erzählst du das? Das ist der Irrsinn, also das gibt's gar nicht, das kann man gar nicht so beschreiben. Sind denn das bei meine euch? Meine Freundin sagt, das hält bei ihr noch 2 Tage nach. Wie? Wenn es einen richtigen Orgasmus hat, wie gesagt, das hält noch 2 Tage nach. Dann vibrierst das du noch? Das hält noch 2 Tage. 48 Stunden. Noch die Schwingungen. Ja. Ja. Aber das hat mir da nichts zu tun. Also ich habe da einen riesengroßen Penis, ein ganz normales Ding und das geht nicht von dem Ganzen. Ja, sind das denn auch solche großen Mengen, wie wir das vorhin schon gehört ja, haben? Ja, wie gesagt, ich habe... Wenn ich Matratzen kaufe, dann lasse ich den Plastikbezug drauf, auf der Matratze. Ich muss dann immer die Bettwäsche wechseln. Weil ich schwimme dann meistens davon, dann geht meistens ganz schön... Es mir nicht vorstellen, diese ungeheuren Mengen kann ich mir nicht vorstellen. Super. Weil also, es bleibt wirklich die große Frage offen, wo wird es produziert und wo hält es sich vorher auf? Das geht wahrscheinlich so über die Handhöhle ab irgendwie, weil anders kann man es nicht vorstellen. Ja. Aber ich habe mir das Ganze schon mal genau angeschaut, aber das geht nur so ab. Also wie gesagt, ich habe da voll ins Gesicht. Also du bist völlig begeistert? Voll begeistert. Ich kann nur jede Frau, die diesen feuchten Orgasmus hat, nur beglückwünschen. Ja. Und kann sagen, sie soll stolz darauf sein, dass es... Ja. Schön. Und du grüßt ganz herzlich das Stachelbärchen. Gemacht, Domian. Und ja. Wie gesagt, alles Gute an deinem Team und an deine Sendung. Ja. Vielleicht höre ich mich irgendwann mal später wieder mal. Ja, wie? Vielleicht höre ich mich irgendwann mal später mit einem anderen Thema. Ja, das können wir machen. Okay. Schön, alles klar. Tschüss, Franz. Okay, tschüss. Ich konnte ihn ja ein bisschen schwierig verstehen, aber das Wichtigste haben wir, glaube ich, verstanden, ne? Das, woraus ankam. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema das große Fressen Teil 2. Teil 1 hatten wir auch schon mal. Ich möchte mit euch reden über ungewöhnliche Essgewohnheiten, über Lebensmittel und Sex, über Kannibalismus. Vielleicht hat das ja jemand schon mal mitgemacht. Essen und Ekel. Morgen 1 Uhr, Radio 1 live, WDR Fernsehen. Das große Fressen. Wir erzählen uns alles, was mit Lebensmitteln irgendwie was zu tun hat. Ekelhafte Sachen, geile Sachen, schöne, lustvolle Sachen. 0800 5678 111. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da. Radio 1 live, der Fernsehen. Ich wünsche eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.